deine Stimme. Schweige nicht. Schweige nicht. Es ist nicht die Zeit zu schweigen, sondern es ist die Zeit, die Stimme zu erheben und ihn groß zu machen, ihn anzubeten. Den einzigen Gott im ganzen Universum. Und Anbetung 24 Stunden vor dem Thron Gottes. Und weißt du, wir steigen einfach ein in diesen Lobpreis. Zusammen. Halleluja. Oh, es ist dieser Wohlgeruch, der aufsteigt aus deinem Mund direkt zum Vater. Direkt zum Vater. Direkt zu Jesus. Weißt du, du und ich, wir können dem Vater, wir können Jesus Freude machen. Und er freut sich über deinen Lobpreis. Vom Thron Gottes über jeden Einzelnen. Sein Öl fließt. Sein Balsam, weißt du das? Ein Balsam heißt es von Gilead. Der heilt. Der heilt. Der heilt und befreit. Und dieser Balsam, er fließt gerade, weißt du, während wir ihn anbeten, fließt Heilung. Weißt du, dass Heilung in Anbetung fließt. Heilung in unserem Lobpreis. Körperliche Heilung und seelische Heilung fließt in unserem Lobpreis. Oh Herr, wir danken dir so sehr für Öl, das von deinem Thron fließt und das über jeden drüber fließt. Durch jeden durchfließt. Oh, Halleluja. Und die Herzen heil macht. Oh, die Herzen heil macht. Ich habe gesehen, wie körperliche Herzen geheilt wurden. Wenn du körperliche Probleme hast mit deinem Herzen, empfang die Heilung. Empfang die Heilung, gerade jetzt. Empfang Heilung. Empfang Heilung für dein Herz. Empfang Heilung für dein Herz. Herzen, komm in die Ordnung Gottes. Die Ordnung Gottes. Und ich sehe auch, wie ja, dein Herz, dein geistliches Herz, wo das in irgendeiner Weise aus dem Takt gekommen ist, kommt es jetzt wieder in den Takt. In diesem gemeinsamen Lobpreis vor seinem Thron kommt alles wieder in Ordnung. Kommt alles wieder in Ordnung. Weißt du, jede Zelle von dir kommt in die Ordnung Gottes. Lass es zu. Lass es zu. Dass jede Zelle in die Ordnung kommt. Jeder Herzschlag in die Ordnung Gottes. Und dass du eins bist. Weißt du, wir sind eins. mit seinem Herzschlag in dieser Zeit. Er synchronisiert uns, gerade jetzt, mit seinem Herzschlag. Du musst dich einfach nur ausliefern. Nicht denken, wie er das macht. Sondern lass es einfach geschehen. Also wir als seine Braut, wir müssen es lernen wieder, es geschehen zu lassen. Ihn machen zu lassen. Ihn machen zu lassen. Herr, wir übergeben uns dir und wir lassen dich machen. Wir schreiben dir auch nicht vor, wie du was zu machen hast. Oh, weißt du, zerreiß mal den Zettel, den du vielleicht mitgebracht hast, was der Herr alles machen soll und wie er es machen soll. Oh, und entspann dich mal. Der Herr ist hier und er kennt dich, auch wenn ihr viele sind. Er kennt dich auch am Livestream. Er kennt dich bis auf den tiefsten Grund deines Herzens. Und er dient dir. Wenn du es einfach geschehen lässt, wenn du alles Alte, oh, Unfrieden, was auch war, Anstöße, weißt du, tu sie einfach weg. Das ist so unwichtig. Das ist wirklich unwichtig. Weißt du, in der Gegenwart des Herrn, da wird es unwichtig. Halleluja. Gegenwart leben, leben, leben. Weißt du, wir leben in seinem, vor seinem Angesicht, in seiner Gegenwart. Das Leben, das Leben, das neues Leben, das frisches Leben. Das Zuteilungen, Zuteilung, nimm es von frischem, frischem Leben, frisches Leben, frisches Leben, Leben, oh, nimm es auf, dieses Leben, und dann heißt es so, lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns alles dran setzen, den Herrn zu erkennen, sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten, er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Halleluja. Es ist die Zeit des Spätregens. Wusstest du das? Der Spätregen ist von März bis Mai. Und er ist im Geist da. Und er ist der Regen in dir. Du kannst es spüren. Lass ihn regnen. Lass ihn regnen in dir. Herr, wir danken dir für deinen Regen. Für deinen Regen. Für diesen Spätregen, der auf die Söhne und Töchter Gottes kommt. Und der alles neu macht. Der alles neu macht und aufblühen lässt. Weißt du, du bist hier, um aufzublühen. Du bist auf diesem Planeten, um aufzublühen. Und hochzusteigen. Und Ballast abzuwerfen. Oh, ich spüre, da ist noch ein bisschen Ballast. Du kannst noch was abwerfen. Wirf noch mal ab. Wirf noch mal ab. Alles. Alles. Allen komischen Ballast. Auf den Herrn geworfen. Auf den Herrn geworfen. Auf den Herrn geworfen. Auf den Herrn. Er kann es tragen. Wir sollen es gar nicht tragen. Aber er trägt es. Er trägt es. Und wir fahren auf mit Flügeln wie Adler und sind neu belebt. Und wir sind bestimmt, in seiner Gegenwart zu leben. 24 Stunden vor seinem Angesicht. Sein Angesicht ist uns zugewandt. Du bist sein Augapfel, so wie Israel sein Augapfel ist. Oh, Halleluja. Danke, Herr, für diese vielen Augäpfel. Oh, danke, Herr. Du bist sein Liebling. Weißt du, er hat nur Lieblinge in seinem Reich. Und er macht uns das in dieser Zeit ganz neu bewusst. Wir sind die Lieblinge von Gott, der auserwählt hat. Und wir sind die, die genau in der richtigen Zeit leben. Du wurdest geboren für eine Zeit wie diese. Gott hat keinen Fehler gemacht, sondern bist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch. Weißt du, die Söhne Gottes sind bestimmt, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und wenn du das im Glauben nimmst, dann wirst du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Du kannst gar nichts verpassen. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir sind immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und fahren auf mit Flügeln des Adlers. Werden neu. Gestärkt, gekräftigt, ermutigt. Voll mit seiner Liebe. Voll mit seinem Frieden. Voll mit seiner Herrlichkeit. Halleluja. Also wir sind bestimmt so voll zu sein. So voll zu sein. Boah, Schaka. So voll zu sein. Voll zu sein. Voll zu sein. Voll mit Gott. Nicht voll mit uns. Nicht voll mit uns. Gott, sag mal, ich bin übernommen von dir, Herr. Und in mir bewegt sich nichts anderes als du, Herr, als deine Gedanken. Und deine Gedanken sind Zukunft, sind Hoffnung, sind Liebe. Du hast gute Gedanken für mich. Gute Gedanken für diese Welt. Halleluja. Und ich hatte so auf dem Herzen, dass wir diese Herrlichkeit, die hier ist, dass wir sie nochmal über einem ganz besonderen Land freisetzen heute Morgen und an dieser Konferenz. Halleluja, ein Land, das es ganz dringend braucht und das unser Bruderland ist. Halleluja. Was ist unser Bruderland? Israel. Israel, liebst du Israel? Liebst du deine Brüder und Schwestern? Liebst du deine Brüder und Schwestern? Herr, wir lieben dein Volk. Unsere Brüder und Schwestern. Und lass uns dieses Land heute Morgen wirklich in die Herrlichkeit hochheben. Und all die Menschen, es sind viele Menschen verletzt. Viele Soldaten sind verletzt, 5.500 habe ich gelesen. Sie haben Gliedmaßen verloren teilweise. Sie haben innere Verletzungen und sie haben psychische Verletzungen. Und dieses Land steht noch unter einem Schock. Weißt du, wir haben Frieden hier. Bist du dankbar? Und wir können diese Herrlichkeit, die an diesem Ort ist, direkt jetzt weiterleiten zu unseren Brüdern und Schwestern, die so kostbar sind und die leiden. Und ich glaube, dieses Land fährt auf. Herr, wir rufen das aus. Herr, wir segnen dein auserwähltes Volk an diesem Morgen. Wir segnen dein Volk, aus dem du hervorgekommen bist, aus dem wir hervorgekommen sind im Grunde. Und wir segnen sie jetzt. Vater, wir segnen die Soldaten, die verletzt sind, Herr. Und wir rufen Heilung aus. Heilung, Heilung, Heilung, Heilung, Heilung, Heilung, Heilung, dass Gliedmaßen wieder kommen, dass Gliedmaßen wieder da sind, dass ihre Organe wieder gesund sind. Heilung, Herr, dass ihre Herzen gesund werden. Wir sagen, dieser Schock geht weg. Dieser Schock geht weg von diesem ganzen Land. Wir rufen aus, Erkenntnis des Herrn. Erkenntnis des Herrn, Herr, zeig dich ihnen. In Träumen und Visionen. Vater, wir beten auch für die Menschen im Gazastreifen. Herr, du liebst sie auch. Wir beten für Träume und Visionen auch für sie. Dass Einheit kommt und dass Friede kommt. Und wir sagen, Ende von dem Terror. Ende von dem Terror. Ende von dem Terror. Und deine Herrlichkeit. Deine Herrlichkeit strahlt auf. Deine Herrlichkeit strahlt auf. Deine Herrlichkeit strahlt auf in Israel. Deine Herrlichkeit. Sie erkennen den Herrn und die Decke wird weggezogen. Die Decke wird weggezogen von ihren Augen. Und sie erkennen ihren Messias. Jesus, du bist der Messias. Du bist der Friedefürst. Und du bist gekommen, Frieden zu bringen und zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oh, wir danken dir, Herr, für diesen Balsam der Heilung, der jetzt fließt auf Israel. Halleluja. Wir danken dir auch, dass dieser Balsam jetzt über jedes Land fließt, das hier vertreten ist. Und nimm diesen Balsam, nimm diese Herrlichkeit im Glauben und lass sie jetzt über dein Land fließen. Herr, wir lassen es über Deutschland fließen. Danke, dass dein Balsam über Deutschland fließt, dass dein Balsam über Österreich fließt, über die Schweiz, über Albanien, Kosovo, Kroatien, Frankreich. Alle Länder, England, ganz Europa, Ukraine, Herr. Oh, fließe die Ukraine. Fließ, fließ, fließ, oh, fließ. Fließ in die Ukraine, fließ in die Ukraine. Fließ mit deinem heilenden Balsam, fließ auf die Menschen. Fließ, fließ, Herr. Fließ, Herr, und du stellst alles wieder her. Du stellst alles wieder her und dein Sieg wird offenbar, Herr. Dein Sieg wird offenbar in der Welt. Wir erwarten den Sieg des Herrn, nicht den Sieg des Feindes. Bist du einverstanden? Der Herr hat den Sieg. Der Herr hat den Sieg. Jesus, du hast den Sieg. sag zu deinem Nachbarn, du hast den Sieg in ihm. Halt um. Halleluja. Halleluja. Weißt du, wir sind so froh heute Morgen und wir waren gestern auch schon so froh, dass wir einen wunderbaren Freund, eine wunderbare Familie bei uns haben. Halleluja, Joshua, Janet Mills, ihre Kinder sind auch dabei. Halleluja. Oh, lasst uns ihnen mal einen mächtigen Applaus geben. Sind Freunde dieses Hauses. Freunde dieses Hauses. Halleluja. Vorreiter in der Herrlichkeit. Halleluja. Und es ist wirklich eine Ehre, dass wir sie an diesem Wochenende hier haben. Und eine Ehre, dass uns heute Morgen auch, Halleluja, Janet dienen wird. Halleluja. Danke. Gebt ihr mal einen mächtigen Applaus. Wir sind so, so, oh ja, geehrt, erfreut. Und ich bitte euch einfach, hört sie an, lasst euch voll drauf ein, nehmt alles auf, was sie euch zu geben hat, was sie uns zu geben hat. Ich glaube, sie hat wirklich ein mächtiges Wort vom Herrn, das sie mit uns teilen wird. Und wir werden nicht die gleichen sein. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wow. His glory is flowing. Seine Herrlichkeit fließt. We were invited to enter into his ease. Wir wurden eingeladen, in seine Leichtigkeit hineinzufließen. And this is the realm of glory, the realm of ease. Und das ist der Bereich der Herrlichkeit, der Leichtigkeit. His glory is ease. Seine Herrlichkeit ist Leichtigkeit. Where struggle and striving remain no more. Wo kein Kampf und kein Streit mehr da ist. But you've been invited to flow and enter into a supernatural flow this morning. Wo ihr eingeladen seid zu fließen und einzutreten in ein übernatürliches Fließen heute Morgen. You've been invited into the flow of heaven. Ihr wurdet eingeladen in den Fluss des Himmels. You've been invited into the flow of his river. Ihr wurdet eingeladen in den Fluss von seinem Fluss hinein. His river that does not end. Sein Fluss, der kein Ende hat. His river that is full of life. Und sein Fluss ist voll von Leben. His river that is full of love. Sein Fluss voller Liebe. His river that is full of healing. Sein Fluss voller Heilung. His river that is full of the miraculous. Und sein Fluss ist voll von dem Wunderbaren. His river that is full of signs and wonders. Voll von Zeichen und Wundern. His river that is full of abundance. Voll von Fülle, Überfluss. For spirit, soul and body. Für Geist, Seele und Leib. His river is here. Sein Fluss, sein Strom His river ist hier. Is within. Sein Strom ist in uns. And this morning during worship I saw the waters rising. Und heute Morgen während der Anbetung habe ich gesehen, wie das Wasser steigt. I saw this place filling up with water. Ich habe gesehen, wie dieser Ort hier gefüllt sich füllt mit Wasser. Like you might think I'm crazy, but we're all underwater right now. Ihr mögt denken, ich bin verrückt, aber wir sind im Moment alle unter Wasser. We're in the river. Wir sind in dem Strom. You're underwater. Wir sind unter Wasser. And you can breathe underwater. Und ihr könnt unter Wasser atmen. And you can talk underwater. Und ihr könnt sprechen unter Wasser. And you can move underwater. Und ihr könnt euch bewegen. The waters have risen. Das Wasser ist gestiegen. The river is flowing. Der Fluss fließt. And actually I saw the overflow take place even as we were worshiping this morning. Und während wir heute Morgen angebetet haben, habe ich gesehen, wie der Überfluss stattfindet. We have what we ask. Wir haben, was wir erbitten. We asked for the overflow. Wir haben gebeten, dass es überfließt. We asked to be filled to overflowing. Wir haben gebeten, dass wir gefüllt werden bis zum Überfließen. Do you believe and receive? Glaubt ihr und empfangt ihr? He has filled you up to overflowing today. Er hat euch heute gefüllt bis zum Überfließen. That means there's no room for lack. Das heißt, da ist überhaupt kein Platz mehr für Mangel. That means that you have everything that you need for your spiritual life and your natural life. Das heißt, ihr habt alles, was ihr benötigt für euer geistliches und euer natürliches Leben. Because it's found in him, it's found in the river. Weil es wird gefunden in ihm, in dem Fluss. And I saw the waters rising. Und ich habe gesehen, wie die Wasser steigen. And I saw the overflow take place. Und ich habe gesehen, wie es überfließt. And I saw the overflow spilling out from Glory Life Zentrum. Und ich habe gesehen, wie dieser Überfluss rausspritzt von dem Glory Life Zentrum. And I saw many streams beginning to flow. Und ich habe gesehen, wie viele Ströme anfingen zu fließen. And there are many rivers that already flow from this place. Und da sind schon viele Ströme, die von hier wegfließen. But Pastors George and Irina, there are new streams that are flowing today. Aber Pastor Georg und Irina, es gibt mehr neue Ströme, Many die heute streams. Fließen. Viele Ströme. And it's a pure flow. Und es ist ein reiner it's a supernatural Fluss. Flow. Es ist ein übernatürlicher it's a miraculous Fluss. Flow. Voller Wunder. And I saw this flow making an impact here on Stuttgart more than ever before. Und ich habe gesehen, wie dieser Fluss eine Auswirkung, einen Impact hat auf Stuttgart mehr als je zuvor. I saw these streams bringing a cleansing to the city. Ich habe gesehen, wie diese Ströme Reinigung bringen in die Stadt. I saw the streams bringing abundance to the city. Wie sie Fülle bringen in die Stadt hinein. I saw these streams bringing souls and harvest into the kingdom. Seelen und Ernte bringen in das Königreich. At a greater and accelerated rate than ever before. Und beschleunigt und größer als je zuvor. And the river is not just subjected to this region. Und der Fluss ist nicht nur beschränkt auf diese Region. But the rivers continue to flow. There's no end. Sondern er fließt weiter. Es gibt kein Ende. And I know that this house already makes an impact on the nations. Und ich weiß, dass dieses Haus hier schon große Auswirkungen hat auf die Nationen. But in those new streams and new flows, I saw new nations. Aber in diesem neuen Strömen, in diesem neuen Fluss sah ich neue Nationen. I saw new doors beginning to open up. Ich habe gesehen, wie neue Türen sich öffnen. New glory life streams flowing into new nations. Neue life streams in andere Nationen. New souls coming into the kingdom because of the streams that are flowing from this place. Neue Seelen, die in das Reich Gottes kommen, wegen der Ströme, die von hier wegfließen. His angels are here. Seine Engel sind hier. There's angels in the river. Es gibt Engel in dem Fluss. This morning as we were worshiping, we saw a huge feather start to flow upward. Heute Morgen, als wir angebetet haben, haben wir gesehen, wie große Federn hier aufsteigen. We know that angels always surround us. They've been given in our lives to guard us and to protect us. Wir wissen, dass Engel immer um uns herum sind. Sie wurden uns gegeben, um uns zu bewahren, zu beschützen. But the Lord has given us angels to partner with and work with. Aber der Herr hat uns Engel gegeben, um mit ihnen in Partnerschaft zu treten, mit ihnen zu arbeiten. And I saw a new release of angels being deposited for this house and for those new streams that are flowing from this house. Und ich habe aber neue Engel gesehen, die hier freigesetzt wurden und für die Ströme, die von hier weggehen. I discerned angels of breakthrough. Ich habe gesehen Engel des Durchbruchs. I discern that there are angels of breakthrough here in this place right now. Und ich sehe, dass jetzt hier in diesem Raum Engel des Durchbruchs sind. And that there's breakthrough available. Und Durchbruch ist verfügbar. For you in the river. Für euch in dem Fluss. Some of you have been on the shore side. Of the river, on the banks of the river. Einige von euch, die waren am Ufer vom Fluss. Some of you have stepped on into the river and become ankle deep. Und einige von euch sind so ein bisschen rein, so bis zu den Knöcheln. There's an invitation to go deeper. Aber das ist eine Einladung, tiefer zu gehen. Some of you have gone knee deep. Manche sind so ein bisschen rein, bis zum Knie vielleicht. There's an invitation to go deeper. Aber die Einladung steht, tiefer Some zu gehen. Some of you have entered in and you're waist deep. Und manche von euch sind vielleicht hier bis zur There's Hüfte. An to go aber die Einladung steht, noch tiefer zu gehen. Some of you, the waters are right here. Und für einige von euch steht up das Wasser shoulders. Schon hier bis zu eurer Schulter. And your head's bobbing upon the river, up on top. Und der Kopf ist noch so über dem Fluss. He's like, go in a little bit deeper. Und er sagt, geh noch ein bisschen tiefer. Be submerged and immersed. Sei völlig durchdrängt und richtig eingetaucht in dem Fluss seiner Herrlichkeit. He's positioned us for it today. Er hat uns heute dafür positioniert. To be completely immersed in him, in his river. Um völlig eingetaucht zu sein und gedrängt zu sein von ihm, in seinem Fluss. You're in the river of his glory. Ihr seid in dem Fluss seiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Look at the book of Haggai. Haggai chapter 2. This has been stirring in my spirit since I arrived here yesterday. Haggai chapter 2, and I'm actually going to start in verse 4. And this, the prophet Haggai is speaking to Zerubbabel. Wir schlagen mal auf das Buch Haggai, Kapitel 2. And in verse 4, but now be strong. Ab Vers 4, und da heißt es, nun sei stark. O Zerubbabel, declares the Lord. Nun sei stark, Zerubbabel, spricht der Herr. Be strong. Sei stark. O Joshua, son of Jehozadak, the high priest, be strong, all you people of the land, declares the Lord. Auch du, Jeshua, sei stark, du Sohn Josadaks, du hohe Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr. For I am with you, declares the Lord Almighty. Denn ich bin mit euch, erklärt der Herr der Herrscharen. In that verse, he is encouraged to be strong 3 times. In diesem Vers ermutigt er dreimal stark zu sein. Be strong. Seid stark. Be strong. Sei stark. Be strong. Sei stark. In verse 5, this is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. Und in Vers 5, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte sein, fürchtet euch nicht. Again, the Lord is reminding his people, do not fear. Und wiederum erinnert der Herr sein Volk daran, fürchtet euch nicht. Remember your position in Christ. Erinnert euch an eure Position in Christus. Remember that you are seated in heavenly places. Denkt daran, ihr sitzt an himmlischen Orten. Even though your feet are here walking it out on the earth. Auch wenn eure Füße hier sind noch und auf der Erde gehen. Your spiritual position is seated in heavenly places. Eure geistliche Position ist, ihr sitzt in himmlischen Orten. And your position is in the river. Und eure Position ist in dem Fluss. And in the river there's an abundance of life. Und in dem Fluss ist Fülle von Leben. And there may be things that will want to pull you out of the river. Und es gibt vielleicht Dinge, die euch aus dem Fluss herausziehen möchten. There may be circumstances, distractions, traumas that'll try and distract you from you being in the river. Vielleicht Umstände, Ablenkungen oder Drama, irgendwas, was versucht euch da rauszuziehen. But the Lord is encouraging you today to be strong. Aber der Herr ermutigt euch heute, seid stark. Be strong. Seid stark. Be strong. Seid stark. And do not fear. Und fürchtet euch nicht. Now look at what Haggai chapter 2 verse 6 says. Und in Vers 6 heißt es dann, this is what the Lord Almighty says, in a little while I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. Vers 6, denn so spricht der Herr der Herrscharen, noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Verse 7, I will shake all nations, and the desired of all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. Und Vers 7, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. In verse 8, the silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Verse 9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Und Vers 9, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. So we know that there's a shaking that the Lord said is going to take place. Wir wissen, dass eine Erschütterung kommen wird, wie der Herr gesagt hat. And in the shaking there's a promise of him filling his house with glory. Und in dieser Erschütterung gibt es die Verheißung, dass er sein Haus mit seiner Herrlichkeit erfüllen wird. And the glory of the present house will be greater than the glory of the former house. Und die Herrlichkeit des gegenwärtigen Hauses wird größer sein als die des vergangenen Hauses. We've seen and experienced great glory, but there's greater glory to come. Wir haben gesehen und erlebt schon große Herrlichkeit, aber es wird größere Herrlichkeit kommen. We've seen and experienced great glory, but greater glory is now. Wir haben schon große Herrlichkeit gesehen und erlebt, aber größere Herrlichkeit ist jetzt. That's the language of glory. Das ist die Sprache der Herrlichkeit. Now, jetzt. Not putting everything into a future tense, but pulling it into the now. Nicht alles irgendwie in die Zukunft zu schieben, sondern es in das Jetzt hineinzuziehen. Now faith is. Nun ist Glaube. Now is a day of salvation. Now is a day of God's favor. Jetzt ist der Tag der Errettung. Jetzt this ist der is what Tag his word says. Der Gunst des Herrn, das sagt sein Wort. And now is the time for his greater glory. Und jetzt ist die Zeit für seine größere Herrlichkeit. To be seen, to be heard, to be experienced and encountered here on the earth. Zu sehen, erlebt zu sein, gespürt zu sein hier auf dieser Erde. Amen. Amen. Greater glory. Größere Herrlichkeit. Now. Jetzt. Say now. Sag jetzt. Greater glory. Größere Herrlichkeit. In me and through me. In mir und durch mich. And then we have this promise that in this place of glory, he grants us peace. And some translations say peace and prosperity. Und dann haben wir diese Verheißung, dass in dieser größeren Herrlichkeit er uns Frieden gewährt. Und in manchen Übersetzungen heißt es sogar Frieden und Wohlstand. So in this place of his glory. So an diesem Ort seiner Herrlichkeit. In this place of his river glory. In diesem Ort seines Flusses der Herrlichkeit. You have an impartation of great peace. Da habt ihr eine Übertragung von großem Frieden and prosperity und Wohlstand over your life. Über eurem Leben. Say, I have the peace of God. Sag, ich habe den Frieden Gottes. I have the prosperity of God. Ich habe den Wohlstand Gottes. In me and through me. In mir und durch mich. You know, some people get a little bit nervous when we talk about the word prosperity. Nun, manche Menschen werden ein bisschen nervös, wenn wir über das Wort Wohlstand sprechen. But true biblical prosperity. Aber wahrer biblischer Wohlstand is having enough to meet your own needs with enough left over to bless other people. Ist genug zu haben, dass deine eigenen Nöte gestillt werden und genug, um andere damit zu segnen noch. The reason you're a blessing is to be a blessing to others. Der Grund ist, dass dein Segen ein Segen für andere wird. And when we can enter into this beautiful cycle of giving and receiving, und wenn wir dann in diesen wunderbaren Zyklus hineingehen von geben und empfangen, we see this beautiful supernatural flow take place. Dann sehen wir, wie dieser wunderbare übernatürliche Fluss stattfindet. As Father God has so generously given us his son Jesus Christ. So wie Vater Gott uns so großzügig seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. To give of himself on the cross of Calvary and shed his blood for you and I. Er sich selbst hingegeben hat am Kreuz von Golgatha und sein Blut für uns vergossen hat. He gave it all so that we could give it all. Hat er uns alles gegeben, so dass wir alles geben können. Why are you here? Warum seid ihr hier? To give him glory. Um ihm Ehre zu geben. Why are you put on this earth? Weshalb seid ihr auf dieser Erde? To give him glory. Um ihm Ehre zu geben. To give him everything. Um ihm alles zu geben. Your whole life. Dein ganzes Leben. In surrender, because he gave you everything. In völliger Hingabe, weil er dir alles gegeben hat. Amen. Amen. You have been created for such a time as this. Ihr wurdet geschaffen für solch eine Zeit wie diese. You've been placed on this earth for such a time as this. Ihr wurdet auf diese Erde gesetzt für so eine Zeit just wie like diese. Just like Pastor Irina said, God makes no mistakes. He knows exactly what he's doing. So wie Pastorin Irina gesagt hat, Gott macht keinen Fehler. Er weiß genau, was and er tut. And he sought the perfect time for you to be here. Und er hat die perfekte Zeit ausgesucht, um dich für dich hier zu sein. Planted on the earth for this hour. Auf diese Erde gepflanzt für diese Zeit, für diese Stunde. Not only to carry his glory, but to release his glory. Nicht nur um seine Herrlichkeit zu tragen, sondern um seine Herrlichkeit freizusetzen. Be strong. Sei stark. Be strong. Sei stark. Be strong. Sei stark. And do not fear. Und fürchte dich nicht. You are planted in the river. Ihr seid in dem Strom gepflanzt. The river of his glory. In dem Strom seiner Herrlichkeit. Isaiah chapter 41. Jesaja 41. Verse 10 says, so do not fear. Vers 10, da heißt es, fürchte dich nicht. For I am with you. Denn ich bin mit dir. Do not be dismayed, for I am your God. Sei nicht verzagt, denn ich bin dein Gott. I will strengthen you and help you. Ich werde dich stärken und dir helfen. I will uphold you with my righteous right hand. Ich werde dich halten mit meiner gerechten rechten Hand. And verse 13 says, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand." Und Vers 13 heißt es, denn ich bin der Herr dein Gott, der deine rechte Hand ergreift. And says to you, "Do not fear, for I will help you." Und zu dir sagt, fürchte dich nicht, denn ich werde dir helfen. So here's my right hand, Lord. Ja, hier ist meine rechte Hand. Open up your right hand. Öffne deine rechte Hand. Just as a prophetic act. Als prophetische Handlung. Here I am, Lord. Hier bin ich, Herr. Holding your hand. Halte deine Hände. You holding my hand. Du hältst meine Hände. I shall not fear. Ich werde mich nicht fürchten. For you are here to help me. Denn du bist hier, um mir zu helfen. Here to guide me. Hier, um mich zu leiten. Here to lead me. Um mich zu führen. In all ways. Und immer. In your truth. In deiner Wahrheit. In your mercy. In deiner Barmherzigkeit. In your grace. In deiner Gnade. Angels of breakthrough are in this place today. Engel des Durchbruchs sind hier an diesem Ort. And I believe one of the assignments that these angels of breakthrough have been sent here to help with. Und ich glaube, eine der Aufgaben, für die diese Engel hier gesandt wurden, um uns dabei zu helfen, is to help see people step into a new level of faith and to see fear removed once and for all. Dass sie den Menschen helfen, in ein neues Level von Glauben zu treten und dass Furcht ein für alle Mal verschwindet. Jesus Christ himself, Jesus Christus selbst, took upon every curse, hat jeden Fluch auf sich genommen. And broke every single curse on the cross. Und hat jeden einzelnen Fluch am Kreuz zerbrochen. And God wants to remind you. Und Gott möchte dich daran erinnern. Of how powerful His love really is. Wie mächtig und kraftvoll seine Liebe ist. God wants to wrap His love around you and fill you with His love. Gott möchte dich einwickeln mit seiner Liebe und dich füllen mit seiner Liebe. That you would see an overflow of that love like never before. Dass du einen Überfluss dieser Liebe siehst wie nie zuvor. In the beautiful expression of relationship. In einem wunderbaren Ausdruck der Beziehung. That you were destined to walk with Christ. Dass ihr bestimmt seid, mit Christus zu gehen. No fear can exist. Da kann keine Furcht existieren. No fear has the right to exist. Keine Furcht hat das Recht zu existieren. In this beautiful relationship that you have with Christ Jesus. In dieser wunderbaren Beziehung, die ihr habt mit Christus Jesus. You've been given the mind of Christ. Ihr habt den Verstand Christi, den Sinn Christi bekommen. And with that comes a miracle mentality to think and to speak and to be everything that God's called you to be. Und damit kommt auch so eine Mentalität des Wunderdenkens in allem, was ihr redet und was ihr tut und was ihr seid. You have the mind of Christ to act according to what His word says. Ihr habt den Sinn Christi, um zu handeln nach dem, was sein Wort sagt. Every day you have been given the choice to either live in fear or live in faith. Jeden Tag habt ihr die Wahl, entweder in Furcht oder im Glauben zu gehen. Every day we are given many opportunities to choose faith over fear. Jeden Tag haben wir viele Gelegenheiten zu wählen zwischen Furcht und Glauben. It's a choice. Das ist eine Wahl. We've been given the power of choice. Wir haben die Macht der Entscheidung. God doesn't lord over us and control us. Gott wird es jetzt nicht über uns so laden und uns kontrollieren. He loves us. Er liebt uns. And he gives us the freedom to choose. Und er schenkt uns die Freiheit, uns zu entscheiden. And he encourages us to choose wisely. Und er ermutigt uns natürlich, uns weise zu entscheiden. He encourages us to choose life. Er ermutigt uns, das Leben zu wählen. He encourages us to speak life. Er ermutigt uns, Leben zu sprechen. But it's a choice. Aber es ist eine Wahl. We have the choice to choose faith over fear. Wir haben die Wahl, Glauben über Furcht zu wählen. Past traumas, past tragedies, past losses can attempt to program you with an expectation for that negative cycle to continue. Vergangene Dramen, Tragödien und Verluste können versuchen, uns so zu programmieren, dass wir wieder erwarten, dass solche Dinge wiederum geschehen. A negative expectation can take root when you have suffered traumas and tragedies and disappointments in the past. Wenn du in der Vergangenheit solche schlimmen, negativen Dinge erlebt hast, dann kannst du diese Negativerwartung in dir Wurzeln schlagen. But you must let go of the past. Aber ihr müsst die Vergangenheit loslassen. You must choose to let go and let God. Ihr müsst euch entscheiden, loszulassen und Gott zu lassen. What a concept! Let go and let God. Loslassen und Gott lassen. His ways are so much higher than our ways. Seine Wege sind so viel höher als unsere. But he wants us to know of his ways and move in his ways. Aber er möchte, dass wir seine Wege kennen und darin gehen. He doesn't want it to remain a mystery. Er möchte nicht, dass das da oben irgendwie ein Geheimnis bleibt. And this is the power of relationship and the power of partnership. Und das ist die Macht der Beziehung und der Partnerschaft mit ihm. Is that as we're in intimacy and in communion with Christ. Wo wir in dieser Intimität und in dieser Beziehung mit Christus sind. And we have this beautiful relationship with the Holy Spirit. Und wir haben diese wunderbare Beziehung mit dem Heiligen Geist. We have the ability to know his ways. Dann haben wir die Fähigkeit, seine Wege zu kennen. And then we have the ability to move in his ways. Und dann haben wir die Fähigkeit, in seinen Wegen zu gehen. And God's teaching his church how to move by his spirit. Und Gott lehrt seine Gemeinde neu in diesem Geist zu wandeln. And I can discern that flow here in this place. Und ich kann hier wirklich diesen Fluss unterscheiden an diesem There's Ort. There's movement in the river. Das Bewegung im Strom. There's a movement. Some of you know how to walk by faith and not by sight. Manche von euch wissen, wie man im Glauben und nicht im Schauen geht. And there's a season to walk. Und da ist dann eine Zeit zu gehen. And then there's momentum that comes and the season for walking is now to start moving into running. Und dann kommt dieser Moment, wo von dem Laufen ins Rennen es übergeht. So we walk by faith. Wir gehen im Glauben. And in the running we're lit with the fire and the power of the Holy Spirit to run. Und dann im Rennen, dann sind wir mit dem Feuer des Heiligen Geistes and we zu find rennen. That we're running in the anointing. Und wir rennen dann in dieser Salbung. And God's calling us to continue moving. Und Gott ruft uns, dass wir uns continue weiter moving. Bewegen. You've got the faith, you've got the power. Du hast den Glauben, du hast die Kraft. But geh there's weiter. More. There's more. Aber es gibt mehr. I'm going to stretch you some more. Ich werde dich noch ein bisschen mehr I've dehnen. I've given you the ability to move. Ich habe dir die Fähigkeit gegeben, you've dich zu bewegen. You've got flexibility. Du bist flexibel. You've got the provision. Du hast auch die Versorgung. I've given you the wings. Ich habe dir die Flügel gegeben. And so now you're walking, you're running, and now he's calling you to soar. Und du läufst und du rennst und jetzt ruft er dich, to be lifted up and to dich soar zu erheben, in his glory. In seiner Herrlichkeit zu fliegen. You've been given wings to fly. Du hast Flügel bekommen, um zu fliegen. You have been given wings to fly. Du hast Flügel bekommen, um zu fliegen, dich zu erheben. In the higher heights of his glory. In den höchsten Höhen seiner Herrlichkeit. And yet he's causing us to swim in the deeper depths of his river. Und doch sorgt er dafür, dass wir in die tiefsten Tiefen seines Flusses schwimmen. At the same time? Können wir schwimmen und fliegen zur gleichen Zeit? Sure you can. Ja, natürlich. There's no limitations. Es gibt keine Begrenzungen. In the glory of God. In der Herrlichkeit Gottes. There's a soaring. Es gibt das Fliegen. Das and there's a swimming. Und das Schwimmen. In the river. Im Fluss. There's movement in the glory. Da ist Bewegung in der Herrlichkeit. And he's causing you to let go and let God. Und er sorgt dafür, dass du loslässt und Gott lässt. So let go of the past and look to God's promises to discover your glorious now. Lass die Vergangenheit los und schau auf Gottes Verheißungen, um das herrliche Jetzt zu entdecken. As a believer in Jesus Christ, als jemand, der an Jesus Christus glaubt, you have the authority to take captive every thought and bring it to obedience in Christ Jesus. Hast du die Autorität, jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi? And so in letting go of the fear, letting go of past traumas and tragedies. Und indem du die Furcht loslässt und vergangene Dramen und Tragödien loslässt. That's going to require you to take captive every thought. Das wird erfordern, dass du jeden Gedanken gefangen nimmst. Because fear often tries to come in here. weil Furcht versucht immer hier reinzukommen. The greatest battlefield is the mind. Und das größte Schlachtfeld sind deine Gedanken. And God wants to remind you that you have his mind, the mind of Christ. Und Gott möchte dich daran erinnern, dass du seinen Sinn hast, den Sinn Christi. And you have the authority to take captive every thought and bring it to obedience in Christ Jesus. Und du hast die Autorität, jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. You empower what you focus on. Du gibst dem Macht, auf das du dich konzentrierst. And you will get the results of whatever you set your vision upon. Und du bekommst das Ergebnis dessen, worauf du deinen Blick richtest. So my question to you today is, where is your focus? So meine Frage heute lautet, wo ist dein Fokus drauf? Auf was schaust du? What are you thinking about? Über was denkst du nach? Sometimes we need to stop and take an inventory of what we're thinking about. Manchmal müssen wir anhalten und so wie ein Inventar machen über das, worüber wir nachdenken. Think about what you're thinking about. Denk mal darüber nach, worüber du nachdenkst. Are your thoughts rooted in fear or in faith? Sind deine Gedanken in Furcht verwurzelt oder in Glauben? Are your thoughts rooted in rumors and lies or truth? Und glaubst du irgendwelchen Lügen und Gerüchten oder der Wahrheit? You know, we are surrounded by many facts in this world. In dieser Welt sind wir umgeben von ganz vielen Tatsachen. But facts always change. Aber die Tatsachen verändern sich immer. His truth always remains. Seine Wahrheit bleibt immer. He is truth. Er ist die Wahrheit. And his truth remains. Und seine Wahrheit bleibt. Facts and circumstances will always be changing. Tatsachen und Umstände werden sich immer verändern. Be rooted and focused in on his truth. Seid verwurzelt und konzentriert auf seine Wahrheit. We know that faith comes by hearing the spoken word of God. Wir wissen, dass Glaube vom Hören des gesprochenen Wortes Gottes kommt. His word is a now word. Und sein Wort ist ein Wort für jetzt. His word is his voice that's speaking to you right now, that's eternal, unchanging and active. Und seine Stimme spricht jetzt und ist ewig, verändert sich nicht und ist aktiv. The word is the mind and the will of God. Das Wort ist der Sinn Gottes und der Wille Gottes. And his word is bringing healing and supernatural strength to you today. Und sein Wort bringt Heilung und übernatürliche Stärke heute. You have the mind of Christ. Ihr habt den Sinn Christi. And you are releasing fear. Und ihr lässt Furcht frei. And grabbing on a hold of faith. Und ergreift den Glauben. In a greater way today. In größerer Weise heute. Faith in his promises. Glaube an seine Verheißungen. Faith in his truth. Glaube an seine Wahrheit. That by his stripes you have been healed. Dass durch seine Wunden ihr geheilt worden seid. Faith in the truth that you are blessed. Glaube an die Wahrheit, dass du gesegnet bist. Faith in the truth that you are a unified, restored body. Und glaube an die Wahrheit, dass ihr ein wiederhergestellter, vereinter Leib seid. Faith in truth that you are loved with an unconditional, eternal love. Glaube an die Wahrheit, dass ihr geliebt seid mit einer ewigen, bedingungslosen Liebe. We are people of truth. Wir sind Menschen der Wahrheit. Amen. Amen. Say, I am a person of truth. Sag, ich bin eine Person der Wahrheit. Because truth lives in me. Weil die Wahrheit in mir lebt. Fear is being removed from the equation. Und Furcht wird weggenommen. Fear of loss. Furcht vor Verlust. Fear of sickness. Furcht vor Krankheit. Fear of going without. Furcht vor irgendwas, das was fehlt. Fear of death. Furcht vor Tod. This is all being erased from the equation. Das wird alles jetzt weggenommen. As you put on faith. Wenn du den Glauben anziehst. A believer never dies. Ein Gläubiger stirbt nie. We've inherited eternal life. Wir haben das Erbe des ewigen Lebens. We've inherited full wholeness in our spirit, soul and body. Wir haben geerbt das völlige Ganzsein an Leib, Seele und Geist. I am healthy. Ich bin gesund. I am whole. Ich bin I am heil. Blessed. I am blessed. Und ich bin gesegnet. These should be our daily decrees. Das sollten unsere täglichen Because this is the truth of who we are. Bekenntnisse sein, weil das ist die Wahrheit. That we are healthy. Wer wir sind. We are whole. Wir sind and gesund. We are blessed. Und wir sind heil und wir sind gesegnet. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you, Jesus. His goodness is so good. Seine Güte ist so groß. Fear is being removed. Furcht wird entfernt. I've walked through some interesting journeys in my life. Ich habe in meinem Leben sehr interessante Dinge erlebt. I've lived through some tragedies in my life and great losses. Ich habe große Verluste erlitten und große Tragödien erlebt. I lost my mom at the age of 18. Mit 18 habe ich meine Mom verloren. Well, I shouldn't say I lost her. She's just repositioned. Nun, ich kann nicht sagen, ich habe sie verloren. Sie ist nur in einer anderen Position. She's in the fullness of heavenly glory. Sie ist jetzt in der Fülle der himmlischen Herrlichkeit. Which there isn't very much distance. Und da ist nicht viel. It's just but a vapor. Also es ist einfach nur wie so ein Hauch. Es ist nicht so viel Entfernung. But she went through a lot in her body. Aber in ihrem Körper musste sie einiges durchgehen. And at a very young age, eternity became very real to me. Und in sehr jungen Jahren wurde die Ewigkeit für mich schon sehr reell. I grew up in a Christian home, a very loving home. Ich bin in einem christlichen Zuhause groß geworden, voller Liebe. My mother, greatest hero of faith I've ever seen. Meine Mutter, die größte Glaubensheldin, die ich je gesehen habe. I saw her walk out her faith. Und ich habe wirklich gesehen, wie sie in ihrem Glauben ging. And even though her miracle took place a little bit differently than what we were expecting. Und obwohl ihr Wunder ein bisschen anders stattfand, als wir es erwartet hatten. Her miracle took place. Hat ihr Wunder stattgefunden. She's healed. Sie ist geheilt. She's whole. Sie ist heil. And I realized at that young age the reality of eternity. Und in diesen jungen Jahren wurde mir die Realität der Ewigkeit so bewusst. I realized that there was not a moment to waste here on the earth. Mir wurde bewusst, dass es keinen Moment auf dieser Erde gibt, den man vergeuden sollte. I realized that every day we've been given the gift of life. Und mir wurde klar, jeden Tag haben wir die Gabe des Lebens bekommen. That every day we've been given, today we've been given this gift of breath in our lungs. Heute haben wir diese Gabe des Atems in unseren Lungen empfangen. That today we've been given this opportunity to gather freely and worship him freely. Heute haben wir die Gelegenheit, uns frei zu versammeln und ihn anzubeten. That together we've been given this gift to worship him another day. Und zusammen haben wir diese Gabe bekommen, wieder an einem Tag ihn anzubeten. We've been given the gift of life today. Heute haben wir die Gabe des Lebens empfangen. How do we choose to use this gift? Und how do we choose to walk in this gift? Wie entscheiden wir, in dieser Gabe zu gehen und sie zu benutzen? By letting go and letting God. Indem wir loslassen und Gott lassen. In every area of our life. In jedem Bereich unseres Lebens. Amen. Amen. You've been given the gift of today. Ihr habt die Gabe des Heutes empfangen. Choose faith and not fear. Wähle Glauben und nicht Furcht. Choose to be surrendered and yielded and not bound and locked up any longer. Und wähle umgeben zu sein und hingegeben und nicht länger eingekerkert. This is a season of no more delay. Das ist eine Zeit, wo es keine Aufschub mehr gibt. This is a season where you are going to see the promises of God fulfilled in your life. Das ist die Zeit, wo ihr sehen werdet, wie die Verheißungen Gottes in eurem Leben sich erfüllen. Look what Hebrews chapter 10 says in verse 35. Hebräer 10 in Vers 35 heißt es. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. That's verses 35 and 36. Mm-hmm. Vers 35 und 36 aus Hebräer 10. So werfet nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. In verse 37, for in just a very little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved. And that's verses 37 to 39. Vers 37 bis 39. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. We are in a season of no more delay. Wir sind in der Zeit, wo es kein Verschieben mehr gibt. But it's for those who choose not to shrink back. Aber es ist für die, die sich entscheiden, nicht zurückzuweichen. But for believers to stay strong. Für Gläubige stark zu stehen. Be strong. Seid stark. Be strong. Seid stark. Be strong. Sei stark. And do not fear. Und fürchte dich nicht. Even though gross darkness covers the earth. Selbst wenn große Finsternis die Erde bedeckt. We know in Isaiah 60 it speaks about the great darkness and we see the great darkness covering the earth. Wir wissen in Jesaja 60 spricht von großer Dunkelheit und wir sehen diese große Dunkelheit, die die Erde bedeckt. But we have the promise of his greater glory that rises and appears over each and every one of us, children Aber of God. Wir haben die Verheißung der größeren Herrlichkeit, die in uns, den Kindern Gottes, aufsteht und sich ausbreitet. His glory covers you. Seine Herrlichkeit bedeckt dich. His glory is filling you to overflowing. Seine Herrlichkeit füllt dich bis zum Überfluss. And as you release, as you let him, his glory is flowing like a river from your life. Und wenn du das freisetzt, wenn du ihn lässt, dann wird diese Herrlichkeit aus dir herausfließen. He's doing a new thing. Er tut etwas Neues. And in doing a new thing, it causes us to move in a new way. Und indem er was Neues tut, sorgt es dafür, dass wir in neuer Weise uns bewegen müssen. In doing a new thing, it causes us to speak in a different way. Wir müssen auf andere Weise sprechen. You might find a vocabulary change. Du musst vielleicht dein Vokabular ändern. That your words come out a little bit differently. Dass deine Worte ein bisschen anders rauskommen. Because you've chosen faith over fear. Weil du Glauben über Furcht gewählt hast. You can look at a circumstance. Maybe it's in your body right now. Du kannst an einen Umstand betrachten. Vielleicht ist es gerade in deinem Körper. And the facts are showing you one thing about your body. Und die Tatsachen zeigen dir eine Sache über deinen Körper. But what does the truth say about your body? Aber was sagt die Wahrheit über deinen Körper? That your body, the temple of the Holy Spirit, is pure, is whole, is healthy. Dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und er ist rein, er ist heil. Er ist gesund. Are you going to speak the facts or are you going to speak the truth? Wirst du die Fakten aussprechen oder die Wahrheit? We're going to be those that speak the truth. Wir werden diejenigen sein, die die Wahrheit aussprechen. And then those facts have to change. Und dann müssen die Fakten sich ändern. Because truth remains. I remember when our precious Liberty was in the hospital. Ich erinnere mich daran, als unsere kostbare Liberty im Krankenhaus war. Many of you prayed for Liberty. Viele von euch haben für sie gebetet. And look at the fruit of your prayers. Liberty, stand up. Und schaut die Frucht eures Gebetes. Liberty is alive. Sie lebt. Not only is Liberty alive, is she can completely talk and sing and give God glory with her voice. Sie lebt nicht nur, sondern sie kann reden und singen und Gott Ehre geben mit ihrer Stimme. The enemy tried to steal her life. Der Feind hat versucht, ihr Leben zu rauben. Not one time, but two times. Nicht nur einmal, sondern zweimal. The enemy tried to steal her tongue, literally. Der Feind hat wirklich wörtlich versucht, ihre Zunge zu rauben. Well, that wasn't the truth of what God had for Liberty's life. Das war nicht die Wahrheit, was Gott für ihr Leben hatte. So we needed to speak the truth over her. Wir mussten die Wahrheit über ihr aussprechen. When she couldn't speak the truth, because she didn't have the ability to speak. Als sie es nicht konnte, weil sie nicht die Fähigkeit hatte zu sprechen. The world rallied around her and spoke the truth. Dann haben wir uns um sie versammelt und die Wahrheit ausgesprochen. You guys spoke the truth in life over Liberty. Ihr habt die Wahrheit und das Leben über sie ausgesprochen. And here she is today. Und hier ist sie heute. A miracle testimony. Ein Wunder, ein Zeugnis. Of God's healing power. Von Gottes heilender Kraft. Amen. There were doctors saying different things. There were lots of doctor reports coming our way. Da waren Doktor, Ärzte, die haben ganz andere Dinge gesagt. There was heaviness that tried to come upon us. Da war auch so eine Schwere, die versuchte auf uns zu kommen. Fear tried to come in. Furcht versuchte reinzukommen. But we chose faith over fear. Aber wir haben den Glauben über der Furcht gewählt. And when the heaviness tried to come in, und wenn die Schwere versuchte reinzukommen, we cast off that heaviness and put on his glory. Dann haben wir sie weggedrängt und seine Herrlichkeit angezogen. Put on a new song. Ein neues Lied genommen. Put on a new praise. Einen neuen Lobpreis. Your praise changes the atmosphere. Dein Lobpreis ändert die Atmosphäre. Begin to release words of healing and words of truth. Beginne Worte der Heilung, der Wahrheit freizusetzen. Begin to speak what God's word says, not what the doctors were saying. Fang an zu sprechen, was Gottes Wort sagt, nicht das, was die Ärzte sagen. And all those facts have to line up. Und all diese Fakten müssen sich ändern. Because truth is and always will be. Weil Wahrheit ist und wird immer sein. He is the truth. Er ist die Wahrheit. And we've given our lives to him. Und wir haben unser Leben ihm gegeben. And he is so faithful and true. Und er ist so treu und wahr. He has healed liberty. Er hat Liberty geheilt. She is walking in life and healing. Sie geht im Leben in Heilung. There's so many things in my life that I believe God for. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, für die ich Gott glaube. And I've seen him make my dreams come true. Und ich habe gesehen, wie er meine Träume hat wahr werden lassen. He's placed those dreams within each and every one of us. Er hat diese Träume in jeden einzelnen von uns hineingelegt. And as we continue to choose faith over fear. Und wenn wir dranbleiben, den Glauben we're see those dreams come über true. Der Furcht zu wählen, dann werden wir sehen, wie diese Träume wahr werden. One of the greatest dreams in my life was to have a family. Einer der größten Träume meines Lebens war es, eine Familie zu haben. And God has given me the best. Und Gott hat mir die Beste gegeben. Now I hope you can say that about your family. Ich hoffe, ihr könnt es auch über eure Familie But sagen. But he has truly given me the best. He has truly given me the best. Aber er hat wirklich mir das Beste gegeben. I have the greatest husband in the world. Ich habe den besten Ehemann der Welt. And I will say that behind closed doors and on open stages. Und ich sage das hinter verschlossenen Türen oder auch auf der Bühne. He has given me the greatest life partner. Er hat mir den größten Lebenspartner geschenkt. To run this race with. Um diesen Lauf mit ihm zu gehen. And our love has produced some pretty big fruit. Und unsere Liebe hat richtig große Frucht gebracht. I always wanted to be a mom. Ich wollte immer Mama sein. And God's given us big fruit. Und Gott hat uns große Frucht geschenkt. He's given us Lincoln, who's now 22. Er hat uns Lincoln gegeben, der ist jetzt 22. Liberty, 12 years old. Liberty mit 12. Legacy, 8 years old. Legacy ist nur 8. And then you think, wow, there is quite a big difference between Lincoln and Liberty and Legacy. Why such a big difference in age? Und ihr werdet jetzt vielleicht denken, oh, da ist aber ein großer Altersunterschied Almost zwischen Lincoln und den Mädchen. Years. Fast 10 Jahre. You know, we never had any kinds of problems getting pregnant with Lincoln. Nun, wir hatten nie irgendwelche Probleme, schwanger zu werden mit Lincoln. And it's amazing because when I was pregnant with Lincoln, the revelation of the power of the cross became at a whole new level for me. Weil es war erstaunlich, als ich mit ihm schwanger war, da wurde die Offenbarung der Kraft des Kreuzes kam in einem ganz neuen Level zu mir. I'm a very dramatic person, very emotional person. Ich bin eine sehr dramatische, emotionale Person. And I don't handle pain very well. Und ich kann mit Schmerz nicht sehr gut umgehen. I don't tolerate pain at all. Und ich kann Schmerz überhaupt nicht tolerieren. This is why it's so easy for me to tell pain to go. Deshalb ist es für mich so einfach, dem Schmerz zu sagen zu gehen. And it has to. Und er muss. And that's the reality. Und das ist die Realität. Anything tries to come upon me, go in the name of Jesus. Alles was versucht auf mich zu kommen, geh im Namen Jesus. And so when I was pregnant with Lincoln, I'm thinking, okay, I've got this amazing gift of life growing inside of me, but this amazing gift of life has to come out of me. Und als ich dann mit Lincoln schwanger war, dann habe ich gedacht, oh, ich habe das wunderbare Gabe des Lebens in mir, aber die muss da auch irgendwie wieder rauskommen. And from everything that I've heard from everybody else, it's not pretty. Und von allem, was it's ich pretty von painful. Allen Leuten gehört habe, ist es nicht schön. Es ist sehr schmerzhaft. But God showed me in the scriptures that he took upon every curse, even the curse over childbearing. Aber Gott hat mir in der Schrift gezeigt, dass er jeden Fluch getragen hat, selbst den Fluch des Kinderkriegens. And so the revelation that I could actually have a supernatural pain-free delivery became opened up to me. It opened up to me. Aber das eröffnete mir die Offenbarung, dass ich eine übernatürliche, schmerzfreie Geburt haben könnte. That I could actually have a blessed and healthy pregnancy, free from symptoms of sickness and disease. Dass ich eine gesegnete, gesunde Schwangerschaft haben könnte, frei von jeglichen Problemen und Krankheiten. And if he's removed every pain, even over childbearing, then I don't have to have pain during this process. Und wenn er jeden Schmerz weggenommen hat, der mit Kinderkriegen zu tun hat, dann muss ich auch keinen Schmerz empfinden während des Prozesses. That I could actually have a childbirth in the glory. Ich könnte sogar eine Geburt haben in der Herrlichkeit. So I began to position my faith for this reality. So habe ich angefangen, meinen Glauben zu positionieren für diese Realität. Again, choosing to let go of fear and hold on to faith. Ich habe gewählt, die Furcht loszulassen und Glauben anzuziehen. I began to speak over my body. Und ich habe angefangen, über meinem Körper zu sprechen. I began to speak over the life of my child in my womb. Ich habe angefangen, über dem Leben meines Kindes in meinem Bauch zu sprechen. I learned how to set atmospheres. Ich habe gelernt, wie ich Atmosphären freisetze. And that when an atmosphere of faith or an atmosphere of doubt and unbelief would come in, und wenn dann eine Atmosphäre von Zweifel, Unglaube kam, I would quickly reverse that atmosphere and change it to one of faith and of the miraculous. Dann habe ich die schnell umgewandelt in eine Atmosphäre des Glaubens und des Wunders. Through the speaking of his word. Indem ich sein Wort ausgesprochen through habe. Through the releasing of a new song. Indem ich ein neues Lied freigesetzt habe. Through praying, whether it was in natural tongues or spiritual tongues. Und durch Gebet in natürlichen Zungen oder in geistlichen Zungen. You have the ability to shift atmospheres. Ihr habt die Fähigkeit, Atmosphären zu verändern. Don't settle for anything less than what God has for you. Und gebt euch nicht mit weniger zufrieden als dem, was Gott für euch hat. Don't settle for anything less than God's best. Lasst euch mit nichts anderem zufrieden als mit dem, was Gott für euch hat, seinem Besten. Amen. Amen. And so I began to position my faith to believe for a pain-free delivery. Und dann habe ich meinen Glauben positioniert zu glauben für eine schmerzfreie Geburt. And when it came for me to have Lincoln. Und als dann die Zeit kam, Lincoln zu haben, I told you, our love produces big fruit. Ich sage, unsere Liebe produziert große Frucht. He came in weighing at 9 pounds 3 ounces. Und er hatte 9 Pfund. And as I was delivering Lincoln, und als ich ihn geboren habe, the Shekinah glory became visible. Wurde die Shekinah Herrlichkeit sichtbar. The atmosphere of heaven filled the room. Die Atmosphäre des Himmels erfüllte den Raum. Because we chose to let go and let God. Weil wir haben uns entschieden, loszulassen und Gott zu lassen. And Lincoln was born in the glory. Und Lincoln wurde geboren in der Herrlichkeit. No pain. Kein Schmerz. You can believe and receive, or you can doubt and go without. Ihr könnt glauben und empfangen oder zweifeln und das nicht haben. It's true. Das stimmt. He came in at weighing 9 pounds 3 ounces and it was a supernatural, pain-free childbirth in the glory. Er kam und er wog über 9 Pfund und es war eine schmerzfreie Geburt in der Herrlichkeit. He was born from glory, in the glory. Er wurde von der Herrlichkeit in der Herrlichkeit. And so when it came time for us to expand our family, we were so excited and we were always desiring a little boy and a little girl. Und als es für uns an der Zeit war, unsere Familie noch etwas zu erweitern, waren wir voller Freude, weil wir wollten immer einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen. But year after year after year, I wasn't getting pregnant. Aber Jahr für Jahr für Jahr wurde ich nicht schwanger. We continued to serve him, continued to build the kingdom, continued to run around the world. Wir sind in der ganzen Welt rumgereist, wir haben ihm gedient, wir haben das Reich Gottes ausgebreitet. One thing that I know is that when you take care of God's house, he takes care of yours. Aber was ich weiß, ist, dass wenn du dich um Gottes Haus kümmerst, dann kümmert er sich um dein Haus. And so year after year would go and I had this promise, I had this prophetic promise of having a daughter. Und Jahr für Jahr ging ich und ich hatte diese prophetische Verheißung, ich würde eine Tochter haben. God dropped that in our spirits. Gott hat es in unseren Geist hineingelegt. God would even speak to other people and they would come and prophesy about this daughter of mine. Und Gott hat es sogar anderen Leuten aufs Herz gelegt und sie haben dann prophezeit über meine Tochter. But it was almost 10 years before I saw the manifestation of this prophetic promise. Aber es dauerte fast 10 Jahre, bevor ich die Manifestation dieser Verheißung sehen konnte. Did I have times of weariness and growing faint? Yes, I did. Hatte ich Zeiten, wo ich wirklich traurig war und schwach wurde? Ja, hatte ich. But in those moments of weakness, in those moments of feeling the weariness, he came in. Aber in diesen Momenten der Schwachheiten, wo ich diese Schwere gefühlt habe, da kam er rein. Because I made room for him. Weil ich Raum gemacht habe für ihn. To speak to me. Um zu mir zu sprechen. To remind me. Um mich zu erinnern. Of his prophetic promise. An seine prophetische Verheißung. Of what his word says. Was sein Wort sagt. And that he is faithful and true. Und dass er treu und wahrhaftig ist. So here we are, almost 10 years later, and I go to this doctor. Und dann sind wir ungefähr 10 Jahre später und ich gehe zu dem Arzt. We had just moved to the other side of Canada at that time. Und zu dieser Zeit sind wir gerade auf den zum anderen Teil Kanadas gezogen. And so we were just meeting new doctors, new dry cleaners, the new bank, just setting up life. Und da haben wir einfach uns da im Leben ein bisschen niedergelassen, neue Bank, neue Ärzte und so weiter. And the doctor said, "Well, are you wanting to have another baby?" Und dann sagte der Arzt, wollen Sie noch ein Baby? And I said, yes, I am. Ich sag ja. This is something that I've been believing for a long time. I just don't know what's going on. Ich glaube dafür schon sehr lange. Ich weiß nur noch nicht, was passiert. And so she sent me to a radiologist for an exam. Und die Ärztin hat mich dann zu einer Radiologin geschickt für eine Untersuchung. So by the time this appointment opened up for me, it was a couple months later. Und es war ein paar Monate später. And I go to this exam and the first thing they're going to do is an ultrasound. Und das erste, was sie dann machen, ist ein Ultraschall. So I'm a very personable person. I'm easy to talk to. I'm talking with this nurse. Und ich spreche da mit dieser Krankenschwester. We're getting to know each other. She's wondering what I'm doing there. I'm letting her know I'm believing for a miracle. Und wir lernen uns ein bisschen kennen. Wir wissen, was ich da mache. Und ich erzähle ihr, ich glaube für ein Wunder. We're just trying to see what's going on around here. Und wir versuchen einfach mal zu sehen, was da abgeht. And she's looking at her computer. She had already started to put like the jelly on my womb. Und she was putting the wand on there. Und sie hat schon dieses Gel drauf gemacht und holt dieses Teil raus zur Untersuchung. And she's looking at her computer and she's looking at me. Und dann schaut sie ihren Computer an, dann schaut sie mich an. And I'm just laying there very vulnerable on the table. Und ich lieg da ziemlich verletzlich. And she's looking at her computer and typing a bunch of things. Und dann tippt sie irgendwelches Zeug in den Computer. Now they're not supposed to disclose any information to you. Nun, sie sind nicht erlaubt, dir irgendwelche Informationen zu offenbaren. They're supposed to take the information and take it to your doctor, and then your doctor gives you the report. Sondern sie sollen die Informationen nur sammeln und dann zu deinem Arzt schicken. But I built this relationship und with my new friend. Und der sagt dann, was los ist. Aber ich habe so diese Beziehung aufgebaut. So she wasn't going to hold any information back for me. Und sie hat keine Informationen zurückgehalten. And so she said, "You're believing for a miracle." Und dann sagt sie, du glaubst an ein Wunder? And I said, "Absolutely, I have been." Absolut, ja. She said, "Well, it looks like you've got your miracle today." Und dann hat sie gesagt, es sieht so aus, als hättest du heute dein Wunder bekommen. She turned that computer screen around, and there I was, already pregnant, 6 weeks along. Und sie hat dann den Computerbildschirm umgedreht und ich konnte sehen, ich bin schon 6 Wochen schwanger. There I was, my prophetic promise manifested within. Prophetische Verheißung. Do not grow weary. Werd nicht Do müde. Not grow faint. Werdet nicht schwach. For at the appointed time you shall see the harvest. Denn zur bestimmten Zeit werdet ihr die Ernte sehen. And the key is not giving up. Und der Schlüssel besteht darin, nicht aufzugeben. Amen. Amen. Not growing weary, not growing faint. Nicht müde werden, nicht wankend werden. So here I am, I'm pregnant, 6 weeks along. So hier bin schon 6 Wochen schwanger. My hand shot up, I started praising the Lord. Meine Hand ging nach oben, ich fing an, den Herrn zu preisen. The overflow started happening. My tears were running like a river. Der Überfluss fand statt und meine Tränen the waren wie ein Fluss. Done. It's done. The doctor's appointment's done. Und der Arzttermin, der war weg. We only lived a few minutes away from that doctor's office, and so I raced home to Joshua and Lincoln. Und ich bin dann nach Hause gerannt. And Joshua is expecting a delivery of a brand new baby of his own. He had written a book called Position for Prosperity, and it was due to arrive that morning. Und an diesem Morgen hatte Joshua sein eigenes Baby, nämlich sein Buch, das an diesem Tag publiziert wurde. So I come barreling through the door, tears, and my family has learned to discern the tears. Und ich kam durch die Tür rein, voller Tränen, aber meine Familie hat gelernt, meine Tränen zu unterscheiden. I told you I'm an emotional person, so the tears flow whether I'm happy, angry or sad. So, ich habe euch gesagt, ich bin eine emotionale Person, also die Tränen fließen, ob ich glücklich, wütend oder traurig bin. So Lincoln's the first one that has to move in the spirit of discernment. So Lincoln ist der erste, der in diesem Geist der Unterscheidung handeln muss. He's looking at me trying to navigate what's going on here. Er schaut mich an und versucht rauszufinden, hey, was ist da los? I said, Lincoln, get in the house. Sag Lincoln, geh ins Haus. And Joshua now has a moment to discern what kind of tears are going on here. Und dann hat Joshua einen Moment zu unterscheiden, was hier abgeht. And I just, we received our miracle. Und sagt, wir haben unser Wunder empfangen. And then ding dong, the doorbell rings. Und dann ging die Glocke an. And the FedEx man's coming with the delivery. Und dann hat's geklingelt und dann kam die Post mit dem Päckchen. He stepped right into the miracle realm. Und er ging in den Wunderraum. Here we had the brand new news of being pregnant with a prophetic promise. Hier hatten wir die ganz neue Nachricht, wieder schwanger zu sein mit der prophetischen Verheißung. And then the book Position for Prosperity. Und dann kam das Buch Positioniert für Wohlstand. We were positioned for prosperity. Wir waren positioniert für Wohlstand. So God came through and that prophetic promise came to life and here she is, liberty. Und Gott kam durch und diese prophetische Verheißung, die wurde erfüllt und hier ist sie, Liberty. I told you, our love produces big fruit. She was 9 pounds, 5 ounces. Und sie hat auch über 9 Pfund gewogen. She came out so fast, within 15 minutes, they had a hard time catching her. Sie kam so schnell raus, innerhalb von 15 Minuten, sie hatten Schwierigkeiten, sie zu halten. You got to tell the staff that's working along with you when you're believing for a childbirth in the glory to get ready. Du musst wirklich dem Personal, das um dich herum ist, zu sagen, sie müssen wirklich vorbereitet sein, amen. Wenn another, du in dieser Herrlichkeit lebst. Another childbirth in the glory, pain-free, supernatural, quick. Noch eine Geburt in der Herrlichkeit, schmerzfrei. God always goes above and beyond what you could ever ask for, think of and imagine. Gott geht immer über das hinaus, was du dir vorstellen und erhoffen kannst. And here we are, we have the desires of our hearts. We have Lincoln and we have Liberty. Und hier haben wir den Wunsch unserer Herzen erfüllt. Wir haben Lincoln und Liberty. But God always goes above and beyond. Aber Gott geht immer über darüber hinaus. And we're traveling in South Africa, and Joshua says, "I have a dream. You're pregnant." Und wir reisen in Südafrika und Joshua sagt, ich habe geträumt, du bist schwanger. I said, I don't believe you, I don't feel pregnant. Und er sagt, ich glaube es nicht, ich fühle mich nicht schwanger. I wasn't listening to the man of God. Ich habe dem Mann Gottes nicht zugehört. Almost a week went by. He's like, Janet, I'm telling you, you're pregnant. Und es ging eine Woche vorbei, und er hat gesagt, Janet, I said, du no, bist schwanger. Ich sagte, nee, I would know if I'm pregnant. Ich würde das wissen. We're traveling through Munich, Germany. Und dann reisen wir durch München in Deutschland. On the way home from South Africa. Auf dem Weg nach Hause aus Südafrika. And he said, right there in the airport, right there, there's a pharmacy store. Go and get a test. Und er sagte, hier am Flughafen, hier ist eine Apotheke. So in Munich, Germany. Hol einen Test. That I'm sitting in the bathroom in the airport. Und es war in München, Deutschland, wo ich auf der Toilette saß am Flughafen. I'm just going to be real with you. Und ich werde echt ganz real sein mit euch. As soon as that pee hit the strip. Sobald ich darauf gepinkelt habe. Pregnant. Schwanger. Didn't even put my faith for that, but God always goes above and beyond. And here we have been given the above and beyond manifestation of glory, our legacy. Hier haben wir die Manifest über das, was wir erwartet haben, unsere liebe Tochter. He's such a good father. Er ist so ein guter Vater. Almost 10 pounds. Fast 10 Pfund. 9 pounds, 15 ounces. I said, Joshua, if we have more, my faith is going to have to grow to a whole other level. Because we're believing for childbirth in the glory. Nun, wir glauben an Geburt in der Herrlichkeit. Pain-free. Schmerzfrei. Accelerated deliveries. Und beschleunigte Geburt. I believe that's what God's wanting to do with the promises that he's spoken over your life today. Und ich glaube wirklich, dass das ist, was Gott mit den Verheißungen machen möchte. Pain-free and accelerated delivery. Die er über euch ausgesprochen hat. Are you ready to receive? Und beschleunigt. And accelerated delivery. Lift up your hands in this place. Erhebt eure Hände. God, I thank you that we are submerged in your river today. Herr, ich danke dir, dass wir eingedrängt sind von deinem Fluss. God, I thank you for your promises that you have deposited in each of our lives. Danke für deine Verheißungen, die du in jedes einzelne Leben hineingelegt hast. Lord, for the dreams and the visions that you have planted within us. Danke, Herr, für die Träume und Visionen, die du in uns gepflanzt hast. And I thank you, Lord, that you give every provision for every vision. Und ich danke, Herr, dass du jede Versorgung für jede Vision schenkst. God, I thank you for removing fear from our lives today. Ich danke dir, dass du heute Furcht aus unserem Leben rausnimmst. And I thank you for a greater impartation of faith to move in. Und für größere Übertragung von Glauben, der einzieht. God, I thank you for your word that is true and remains. Danke für dein Wort, das wahr ist und es bleibt. God, I thank you for your miracles that you have assigned for this moment today. Und ich danke dir für die Wunder, die du bestimmt hast für diesen Moment heute. And Lord, I thank you for the no more delays. Und danke, Herr, dass es keine Verzögerungen gibt. I thank you for the accelerated deliveries. Danke für die beschleunigten Geburten. Of your promises. Deiner Verheißungen. From heaven to earth. Von Himmel zur Erde. God, I thank you for the accelerated and pain-free deliveries. Danke für die beschleunigten schmerzfreien Geburten. That you have assigned to each and every one of us. Die du für jeden einzelnen für uns bestimmt hast. God, I thank you for the pain-free accelerated deliveries. Danke für die schmerzfreien, beschleunigten Geburten. Of ministries. Von Diensten. Of businesses. Geschäften. Of creative ideas. Kreativen Ideen. Of healings. Heilungen. Of even children. Sogar Kinder. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. God, I thank you for your goodness. Ich danke dir, Gott, für deine Güte. I thank you for your glory. Danke für deine Herrlichkeit. That's in this place. Die an diesem Ort ist. And that's within. In uns. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Is there anybody here that's believing to get pregnant and has had trouble getting pregnant? Ist ja irgendjemand, der Glauben hat für Schwangerschaft und Schwierigkeiten hat, schwanger zu werden? Wow, you guys are blessed. Oh, ihr seid gesegnet. Are you? You're believing. Okay, stand up. Steh auf. And can you give me that blanket, sweetheart? Can you give me this? Actually, if you want to come up. Wenn du nach vorne kommen möchtest, ich möchte dir das geben. If you want to come up. Kommst du nach vorne? Thank you, Lord. Danke, Herr. We believe in the power of the point of contact. Wir glauben. In Acts 19, there was handkerchiefs and aprons that went from Paul. In Apostelgeschichte 19. That went and healed the sick. Da gab deliverances took place. Tücher von Paulus, so die auf die Kranken gelegt wurden und dann wurden sie geheilt. Thank you. We actually und wir have created this blanket. Haben das geschaffen hier. As a beautiful point of contact for your baby. Als einen wunderbaren Kontakt für dein Baby. It was designed. Es wurde so designed. With different words of blessing all over it. Und das sind überall There's verschiedene. There's different colors and imagery that all have a prophetic understanding to it. Verschiedene Worte des Segens. And I saw that the card isn't in here. Prophetische Bilder und Symbole. So I'll have to get your information and send it to you because there's a card that outlines the most beautiful prayer. And descriptions as to the prophetic understanding. Und da ist eine Karte dabei und die entsprechende Beschreibung, das werde ich dir zusenden. But God, I thank you for these vessels here today. Aber Gott, ich danke dir hier für diese Gefäße. That are believing for a miracle. Die glauben für ein Wunder. In their life. In ihrem Leben. I thank you for your creative glory. Danke für deine kreative Herrlichkeit. That's at work in each of them. Die in jeder einzelnen wirkt. God, I thank you for removing all fear. Danke, dass du alle Furcht wegnimmst. And I thank you for faith to remain. Und danke, dass Glaube bleibt. God, I thank you for the gift of life. Danke für die Gabe des Lebens. I thank you for your miracles within. Danke für deine Wunder. God, I thank you, Jesus, for the desires of your heart. Ich danke dir, Jesus, für die the desires of their heart. Verlangen ihrer Herzen. To be seen. And God, I thank you for the manifestation of promise. Dass du sie siehst. God, I thank you for the manifestation of promise. Sich manifestiert. God, I thank you for the breakthrough miracles Danke in this season. Für die Durchbruchwunder this now season in der Jetztzeit of life. Des Lebens. God, we thank you for your creative glory of life coming forth. Wir danken dir für deine kreative Herrlichkeit, das Leben durchbricht. God, we thank you for the beautiful gift of family. Danke für die wunderbare Gabe der Familie. That you have created to demonstrate and to show and reveal your glory. Die du geschaffen hast, um deine Herrlichkeit so zu right demonstrieren. So right now, God, I just thank you for doing it. Danke, in each Herr, of these children, tust, in each of these lives, in, jedem in each Leben, of these women, in, jeder in each of these mamas. Und dieser Mamas. God, I thank you for the gift Danke of motherhood. Für die Gabe der Mutterschaft. And I thank you for an impartation of the miraculous right now. Danke für eine Übertragung in Jesus' mighty der Wunder jetzt im Namen Jesu. God, I thank you for the removal of all fear. Danke, dass du alle Furcht wegnimmst. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Danke, Jesus. So here's a point of contact for your miracle, hun. Hier ist ein Kontaktpunkt für dein Wunder. Continue to believe. Glaube and continue weiterhin to receive und empfange that which God is doing. Das, was Gott tut. God, I thank you for continuing Danke, to Gott, touch your people today. Dass du dein Volk weiterhin berührst. God, I thank you that we go from glory to glory. Danke, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. We continue gehen. To soar in higher heights. Danke, dass wir in höheren Höhen and swim in the deeper depths uns aufschwingen und in den tiefsten Tiefen schwimmen deiner Herrlichkeit. Say, I am in the river. Sag, ich bin in dem Fluss. And I'm staying in this place. Und ich bleibe darin. I am in the river. Ich bin im Fluss. And I am in the blessing. Und ich bin im Segen. To be a blessing. Um ein Segen zu sein. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen. Wow, so bewegend, ha? Huh? Halleluja. Preist den Herrn. Gebt mir Janet nochmal einen kräftigen Applaus. So ermutigend, so bewegend, so stark. Weißt du? Geburt ohne Schmerzen. Halleluja. In jedem Bereich deines Lebens. Ich glaube, ihr Lieben, das ist ein Hammerboden, um hineinzusehen. Huh? Was meint ihr? Das ist ein Hammerboden, um hineinzusehen. Schau, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Und weißt du, wie Janet schon gesagt hat, die Herrlichkeit Gottes bringt Frucht. Und wenn du schaust, wie es war am Anfang, als Gott die Erde geschaffen hat, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, ich habe es gestern vorgelesen, und Gott sprach und es wurde Licht. Die Herrlichkeit kam in die Schöpfung hinein. Die Schöpfung wurde erfüllt von der Herrlichkeit. Und aus der Herrlichkeit heraus kam dann die Fruchtbarkeit. Zuerst die Herrlichkeit, dann die Fruchtbarkeit. Die Herrlichkeit war die Voraussetzung dafür, dass Gott sagen konnte, und es sollen Sprossen, Kraut und samentragende Bäume und Früchte und so weiter. Die Herrlichkeit war die Voraussetzung für die Multiplikation. Und heute, jetzt an diesem Tag Mittag, sind wir jetzt schon, hast du die Gelegenheit, in diesen Boden der Herrlichkeit hineinzusehen. Und ich kann nur sagen, ich glaube, wenn wir jetzt unser Saatkorn geben, meine Frau und ich, dann glaube ich wirklich dem Herrn für mächtige Multiplikation und für mächtige Fruchtbarkeit und für schmerzfreies Hervorkommen der Frucht. Amen. Und der Fruchtbarkeit. Okay? Also frag den Heiligen Geist heute Morgen, Heiliger Geist, was darf ich säen? Was soll ich säen hinein in diesen Boden der Herrlichkeit? Zuerst ist die Herrlichkeit und dann kommt die Multiplikation. Dann kommen die Saatkörner. Die Saatkörner bringen die Multiplikation. Gott sprach, Saatkörner kamen und Multiplikation kam. Und Gott hat dir Saatkörner gegeben heute Morgen, um sie in die Herrlichkeit zu säen. Und Gott wird die Multiplikation bringen, weil die Herrlichkeit bringt Multiplikation hervor. Amen.